Kapitel 5 Rätsel in der Finsternis. Als Bilbo seine Augen öffnete, fragte er sich, ob er sie wirklich offen hatte, denn es war genauso dunkel, als hätte er sie noch geschlossen gehalten. Niemand war bei ihm. Stellt euch seine Angst vor. Er konnte nichts hören, nichts sehen und er konnte nichts fühlen außer den Steinen auf dem Boden. Er erhob sich langsam und kroch auf allen Vieren umher, bis er die Wand des Stollens berührte. Aber dort konnte er nichts finden, gar nichts, keine Spur von Orks, keine Spur von Zwergen. Sein Kopf schwamm vor Benommenheit und er hatte keine Ahnung, in welcher Richtung sie gelaufen waren, als er seinen Sturz tat. Auf gut Glück kroch er ein ordentliches Stück weiter, bis seine Hand plötzlich auf dem Boden des Stollenliegens etwas fand. Etwas, das sich wie ein dünner Ring aus einem kalten Metall anfühlte. Und das war ein Wendepunkt in seinem Leben. Aber er wusste es nicht. Er steckte den Ring in seine Tasche, ohne sich Gedanken zu machen. Sicherlich, im Augenblick schien dieses Etwas zu nichts Nütze zu sein. Er ging auch nicht viel weiter, setzte sich auf den kalten Boden und gab sich völlig seinem grenzenlosen Elend hin. Wie schön könnte ich jetzt zu Hause Eier und Schinken in meiner Küche backen, dachte Bilbo, denn sein Magen sagte ihm, dass es höchste Zeit für eine Mahlzeit wäre. Aber das machte ihn nur noch elender. Er konnte sich weder ausdenken, was er jetzt hätte unternehmen sollen, noch konnte er sich zusammenreimen, was geschehen war oder warum sie ihn allein zurückgelassen hatten. Oder warum, wenn er nun einmal allein zurückgelassen worden war, die Orks ihn nicht erwischt hatten. Er konnte sich nicht einmal erklären, warum sein Kopf so wehtat. Die Wahrheit war, dass er lange Zeit ohne einen Mucks in einer dunklen Nische gelegen hatte, aus den Augen, aus den Sinnen. Nach einiger Zeit fühlte er nach seiner Tabakspfeife. Sie war nicht zerbrochen und das war immerhin etwas. Er fühlte nach dem Tabakbeutel, da war auch noch etwas drin. Und das war immerhin noch etwas mehr. Dann suchte er nach Streichhölzern und konnte nicht ein einziges finden und das zerstörte seine Hoffnungen völlig. Aber es war eigentlich ganz gut, wie er schließlich feststellte, als er allmählich wieder zu Verstand kam. Weiß der Himmel, was ihm noch in den dunklen Löchern an diesem schrecklichen Ort passiert wäre, wenn er Streichhölzer angezündet und geraucht hätte. Indessen fühlte er sich noch immer sehr bedrückt. Aber während er alle Taschen untersuchte und überall nach Streichhölzern forschte, stieß er mit der Hand an den Griff des kleinen Schwertes, das er bei den Trollen gefunden und das er gänzlich vergessen hatte. Auch die Orks schienen es glücklicherweise nicht bemerkt zu haben, denn er trug es in der Hosentasche. Nun zog er den Dolch heraus. Er glänzte bleich und düster vor seinen Augen. »Es ist also ebenfalls eine Elbenklinge«, dachte er, »und die Orks sind nicht allzu nah und auch nicht weit genug weg.« Immerhin fühlte er sich nur ein wenig sicherer. Es war nahezu großartig, eine Klinge zu tragen, die in Gondolin für die vielbesungenen Ork-Kriege geschmiedet worden war. Auch hatte Bilbo festgestellt, dass solche Waffen großen Eindruck auf Orks machten, wenn sie unerwartet darauf stießen. Zurückgehen, dachte er, keinesfalls. Einen Seitenweg gehen, unmöglich. Vorwärts gehen, das einzige Richtige. Also auf, vorwärts. Er erhob sich, trottete weiter und hielt sein kleines Schwert vor sich hin. Mit einer Hand fühlte er die Wände ab und sein Herz pochte und zitterte. Nun war Bilbo sicherlich genau in dem, was man eine Klemme nennt. Aber ihr müsst euch daran erinnern, dass eine solche Klemme für ihn nicht so eng war, wie sie es etwa für mich oder für euch gewesen wäre. Hobbits sind nicht wie gewöhnliche Leute und schließlich, wenn auch ihre Höhlen niedliche, angenehme und gut gelüftete Wohnungen sind, gänzlich verschieden von den Stollengängen der Orks, so sind die Hobbits doch viel mehr an das Tunnelgraben gewöhnt als wir und sie verlieren nicht so leicht die Richtung unter der Erde. Jedenfalls nicht, wenn ihre Köpfe sich von einem kräftigen Aufbumsen wieder erholt haben. Auch können sie sich völlig lautlos bewegen, leicht verbergen und wunderbar von Stürzen und Verletzungen erholen und sie haben einen Schatz an Weisheit und gescheiten Sprichwörtern, von denen Menschen meist niemals etwas gehört haben. Wie dem auch sei, ich wäre nicht gern an Mr. Beutlins Stelle gewesen. Der Stollen schien kein Ende zu nehmen. Alles, was Bilbo wusste, war, dass es hübsch langsam und in derselben Richtung abwärts ging, obwohl der Stollen sich wand und mehrere Biegungen hatte. Von Zeit zu Zeit führten Seitengänge ab, was er im Schein seines Schwertes bemerkte oder an der Stollenwand ertasten konnte. Er ließ sich jedoch nicht beirren und eilte schnell an ihnen vorüber, weil er fürchtete, dass Orks oder andere dunkle Gestalten aus ihnen hervorstürzen konnten. Immer weiter ging er und immer tiefer und noch immer hörte er kein Geräusch, außer dem gelegentlichen Flügelschwirren einer Fledermaus, die seine Ohren streifte. Das erschreckte ihn anfangs, dann geschah das so häufig, dass er sich darüber nicht mehr aufregte. Ich weiß nicht, wie lange er noch weiter so dahin trottete. Er hasste es, weiterzugehen, aber er wagte nicht anzuhalten. Weiter, weiter, bis er müder als müde geworden war. Es schien wieder Weg ins Morgen oder ins Übermorgen und in noch fernere Tage. Plötzlich, ohne eine Warnung, patschte er in Wasser. Uff, es war eisig kalt. Das ließ ihn schnell zur Besinnung kommen. Er wusste nicht, ob es nur eine Pfütze auf seinem Weg war oder das Ufer eines unterirdischen Flusses, der seinen Weg kreuzte, oder der Rand eines tiefen unterirdischen Sees. Das Schwert schimmerte kaum noch. Er hielt an, und wenn er angestrengt lauschte, konnte er hören, dass Tropfen dripp, dripp, dripp von einer unsichtbaren Decke in das Wasser vor ihm fielen. Aber ein anderes Geräusch war nicht zu hören. Wahrscheinlich ist da eine Pfütze oder ein See und kein unterirdischer Fluss, dachte er. Indessen wagte er nicht, hinaus in die Finsternis zu warten. Er konnte nicht schwimmen und außerdem dachte er an widerwärtige, schleimige Tiere mit großen, hervorstehenden, blinden Augen, die sich im Wasser schlängelten. Es lebten seltsame Wesen in den Teichen und Seen im Herzen der Gebirge. Fische, deren Väter hereinschwammen, keiner weiß vor wie vielen Jahren, und die niemals wieder hinausschwammen. Ihre Augen wurden größer und größer und immer größer, weil sie versuchten, in der völligen Schwärze etwas zu erkennen. Auch gibt es da noch andere Wesen, die schleimiger als Fische sind. Selbst in den Stollen und Gewölben, die die Orks gebaut haben, leben Wesen, die ihnen unbekannt sind und die einstmals von außen hereingekrochen waren, um in der Finsternis zu ruhen. Außerdem gehen einige von diesen Gewölben in Zeiten zurück, die weit vor den Orks liegen. Die Orks haben diese Urgewölbe nur ausgebaut und mit Verbindungsgängen versehen und die ursprünglichen Eigentümer hausen noch immer in abseitigen Nischen, schleichen und schnüffeln umher. Tief unten an dem dunklen Wasser lebte der alte Gollum. Ich weiß nicht, woher er kam, nicht wer oder was er war. Er war Gollum und er war so dunkel wie die Finsternis, ausgenommen seine beiden dicken, runden, bleichen Augen. Er besaß ein Boot, und damit ruderte er nahezu lautlos auf dem See, denn an See war es breit und tief und tödlich kalt. Gollum paddelte mit seinen langen Füßen, die über die Bordwand baumelten. Aber das Wasser kräuselte sich nicht einmal, kein bisschen. Er spähte mit seinen bleichen Augen nach blinden Fischen aus, die er mit seinen langen Fingern schneller als ein Gedanke ergriff. Fleisch mochte er auch, ja. Er hielt Orkfleisch für einen Leckerbissen, wenn er es bekommen konnte. Aber er war so vorsichtig, dass ihn die Orks nie dabei erwischten. Er erdrosselte sie von hinten, wenn jemals einer allein hier herunter an das Ufer des Wassers kam. Sie taten es sehr selten, denn sie spürten, dass etwas Unerfreuliches hier unten tief an den Wurzeln des Gebirges auf sie lauerte. Sie waren bis zum See gekommen, als sie vor langer Zeit ihre Stollen gruben und sie hatten festgestellt, dass sie hier nicht weiterkamen. So hörten also ihre Wege in dieser Richtung auf. Und wenn der große Ork sie nicht aussandte, so gab es überhaupt keinen Grund, diesen Weg zu nehmen. Zuweilen hatte er aber Lust auf einen Fisch aus diesem See, und dann kamen manchmal weder Fische noch Orks zurück. Tatsächlich lebte Gollum auf einer glitschigen Felsinsel in der Mitte des Sees. Mit seinen bleichen Teleskopaugen beobachtete er Bilbo aus guter Entfernung. Bilbo konnte ihn nicht sehen, aber Gollum wunderte sich außerordentlich über Bilbo, denn er konnte erkennen, dass es sich keinesfalls um einen Ork handelte. Gollum stieg in sein Boot und stieß von der Insel ab, während Bilbo völlig verwirrt am Ufer saß, am Ende seines Weges und seines Witzes. Plötzlich kam Gollum heran, wisperte und zischte: »Was für ein Gespritz, mein Schatz! Ich schätze, das ist ein mächtiges Fest. Essen, zumindest ein saftiger Haps, Gollum.« Und als er Gollum sagte, machte er ein schreckliches, schlingendes Geräusch. Das hatte ihm auch seinen Namen eingebracht. Sich selbst nannte er stets »Mein Schatz«. Der Hobbit fiel vor Schreck beinahe auf den Rücken, als sich das Zischen in seine Ohren bohrte, und plötzlich sah er die bleichen Augen auf sich gerichtet. »Wer seid ihr?« fragte er und steckte den Dolch vor. »Was ist das bloß, mein Schatz?« wisperte Gollum, der immer nur zu sich selbst sprach, da er niemals jemanden hatte, zu dem er hätte sprechen können. Er hätte gern herausgefunden, was da vor ihm saß, denn er war im Augenblick nicht richtig hungrig, nur neugierig. Andernfalls hätte er gleich zugegriffen und erst dann gewispert. Ich bin Mr. Bilbo Beutlin. Ich habe die Zwerge verloren und ich habe den Zauberer verloren. Und ich weiß nicht, wo ich bin und ich möchte es auch gar nicht erst wissen, wenn ich nur von hier wegkommen kann. Was hat das Ding bloß in seinen Händen? Fragte Gollum und blickte auf das Schwert, das ihm nicht sehr gefiel. Ein Schwert, eine Klinge, die aus Gondolin stammt, sagte Sollum und wurde ungewöhnlich höflich. Vielleicht setzt er sich dazu und schwatzt ein bisschen, mein Schatz. Vielleicht mag das da Rätsel, was weiß man. Er bemühte sich, sehr freundlich zu erscheinen, jedenfalls im Augenblick, und bis er mehr über das Schwert und den Hobbit herausbekommen hatte, ob er wirklich ganz allein war, ob er gut schmeckte und ob er selbst wirklich Hunger hatte. Rätsel waren das Einzige, über das er nachzudenken verstand. Rätsel zu stellen und sie zuweilen auch zu lösen, war das einzige Spiel, das er jemals mit anderen seltsamen Höhlenbewohnern gespielt hatte, vor langer, langer Zeit, bevor er all seine Freunde verloren hatte und vertrieben worden war, bevor er einsam, tief, tief in die Finsternis unter das Gebirge kriechen musste. »Sehr gut«, sagte Bilbo, der sogleich zustimmte, um mehr über dieses Wesen herauszufinden, ob es allein, ob es wütend oder hungrig und ob es ein Freund der Orks war. »Ihr fragt zuerst«, sagte er, denn er hatte noch keine Zeit gefunden, ein Rätsel auszudenken. So zischte Gollum. »Was hat Wurzeln, die keiner sieht, ragt höher als Bäume und Wipfelsäume, wächst nie und treibt nicht und reicht doch ins Licht?« »Leicht«, sagte Bilbo, »Berg vermutlich.« »Leicht zu raten?« »Das Ding da muss einen Wettkampf mit uns machen, mein Schatz. Wenn mein Schatz fragt und es antwortet nicht, dann fressen wir es, mein Schatz. Wenn es uns fragt und wir antworten nicht, dann tun wir, was das Ding will, hä? Wir zeigen ihm den Weg hinaus, gewiss.« »In Ordnung«, sagte Bilbo, der nicht zu widersprechen wagte und sich den Kopf zermarterte, denn er musste auf Rätsel kommen, die ihn vor dem Gefressenwerden bewahrten. 32 Schimmel auf einem roten Hang, erst malmen sie, dann stampfen sie und warten wieder lang. Das war alles, was er sich ausdenken konnte. Der Gedanke ans Fressen beschäftigte ihn sehr. Außerdem war es ein ziemlich altes Rätsel, das auch Gollum kannte, genauso wie ihr es kennt. »Alter Mist«, zischte Gollum, »Zähne, ha, 32 Zähne, mein Schatz.« »Aber wir haben nur 6.« Dann fragte er sein zweites Rätsel. »Schreit ohne Stimme, fliegt ohne Schwinge, beißt ohne Zahn, murmelt und pfeift, kein Mund hat's getan.« »Einen halben Augenblick«, rief Bilbo, denn noch immer der peinliche Gedanke plagte, gefressen zu werden. Glücklicherweise hatte er einmal etwas Ähnliches gehört. Nachdem er sich gesammelt hatte, fiel ihm die Antwort ein. »Wind, Wind natürlich«, sagte er und war so zufrieden, dass auf der Stelle ein neues Rätsel ersann. »Das wird diesem hässlichen kleinen Untergrundwesen ganz schön zu schaffen machen«, dachte er. »Das Auge im blauen Gesicht sah ein Auge im grünen Gesicht. Sieht genau aus wie mein Auge«, sagte das erste Auge, »doch so tief unten blinzle ich nicht. Ich stehe droben im blauen Gesicht.« sagte Gollum. Es war nun schon eine so lange Zeit unter der Erde, dass er die Welt oben beinahe vergessen hatte. Aber gerade als Bilbo anfing zu hoffen, dass der Kerl nicht würde antworten können, kamen diesen Erinnerungen an längst vergangene Zeiten, als er noch mit seiner Großmutter in einem Loch in der Böschung eines Flusses gehaust hatte. Mein Schatz«, sagte er, »Sonne auf Gänseblümchen, jawohl, das bedeutet es.« Aber diese ganz gewöhnlichen oberirdischen Alltagsrätsel langweilten Gollum. Auch erinnerten sie ihn an Tage, da er noch nicht so einsam und schleimig und hässlich war, und das verdarb ihm die Laune. Noch schlimmer, sie machten ihn hungrig. Deshalb versuchte er es dieses Mal mit einem schwierigeren und ungemütlicheren Rätsel. »Man kann es nicht sehen, kann es nicht aufstören, kann es nicht fressen und kann es auch nicht hören, liegt hinter den Sternen und unterm Gestein, rieselt in alle Höhlen hinein, kommt zuerst und folgt auch zuletzt, löscht alles Leben, bis keiner mehr schwätzt.« Unglücklicherweise für Gollum hatte Bilbo dieses Rätsel vorher schon einmal gehört. Und so war die Antwort ihm geläufig. »Das Dunkel«, sagte er, und musste sich nicht einmal am Kopf kratzen oder die Stirn runzeln. Der Schrein ohne Deckel, Schlüssel, Scharnier birgt einen goldenen Schatz, glaubt es mir, sagte er, um Zeit zu gewinnen, damit er sich eine wirklich harte Nuss ausdenken konnte. Er glaubte, dies sei ein furchtbar leichtes Rätsel, obgleich er nicht in den üblichen Worten gefragt hatte. Aber für Gollum war es unerwartet schwer. Er zischte vor sich hin, und doch konnte er nicht antworten, er wisperte nur und gurgelte. Nach einer Weile wurde Bilbo ungeduldig. »Nun, was ist es?« fragte er, »und die Antwort ist nicht etwa ein überkochender Kessel, wie ihr vielleicht denkt. Jedenfalls muss ich das aus dem Geräusch schließen, das ihr da eben von euch gebt.« »Gebt uns eine Chance, gebt uns bloß eine Chance, mein Schatz.« »Nun«, fragte Bilbo, nachdem er lange genug gewartet hatte, »wie steht es mit eurer Antwort?« Aber plötzlich erinnerte sich Gollum an Nestdiebereien vor langer Zeit und wie er am Flussufer saß und seine Großmutter ihn das Aussaugen lehrte. »Eier sind's, zischte der, Eier sind's!« Gleich fragte er weiter. »Atemlos lebt es, kalt wie der Tod schwebt es, fühlt keinen Durst, und doch trinkt es, trägt ein Kettenhemd und nie klingt es.« Auch Gollum glaubte seinerseits, dass dies ein furchtbar leichtes Rätsel wäre, da er selbst immerzu an die Antwort dachte. Aber er konnte sich in diesem Augenblick an nichts Besseres erinnern, das Eierrätsel hatte ihn zu sehr aufgeregt. Trotzdem war es eine schwer zu knackende Nuss für den armen Bilbo, der nie, wenn er es eben vermeiden konnte, etwas in Wasser zu schaffen haben wollte. Ich kann mir vorstellen, dass ihr die Antwort wisst oder dass ihr sie leicht erraten könnt. Denn er sitzt jetzt gemütlich zu Hause und schwebt nicht in der schrecklichen Gefahr, gefressen zu werden, was immerhin das Denken stört. Bilbo saß und räusperte sich ein oder zweimal, aber die Antwort fiel ihm nicht ein. Nach einer Weile begann Gollum vergnügt, sich selbst zuzuzischen. »Ist es hübsch, mein Schatz? Ist es saftig? Knirscht es nicht köstlich?« Und dann begann er Bilbo aus der Finsternis anzustarren. »Einen halben Augenblick«, sagte der Hobbit zitternd, »ich gab euch eben auch eine sehr lange Chance.« »Rasch, rasch«, sagte Gollum und fing an, aus seinem Boot ans Ufer zu klettern, um sich an Bilbo heranzumachen. Aber als er seinen großen Fuß mit den Schwimmhäuten ins Wasser setzte, sprang vor Angst ein Fisch heraus und fiel Bilbo auf die Zehen. »Uff«, sagte Bilbo, »das ist ja kalt und klamm.« Und da hatte er die Lösung des Rätsels. »Ein Fisch! Ein Fisch«, rief er, »es ist ein Fisch!« Gollum war schrecklich enttäuscht, aber Bilbo Beutlin platzte mit einem anderen Rätsel heraus, so schnell er nur konnte, und Gollum musste in sein Boot zurücksteigen, um besser nachdenken zu können. »Kein Bein lag auf ein Bein, zwei Bein saß auf drei Bein, vier Bein ging auch nicht leer aus.« Es war wirklich nicht die rechte Zeit für ein solches Rätsel, aber Bilbo war in Eile. Falls er es zu einer anderen Zeit gestellt hätte, dann dann hätte Gollum vielleicht einige Schwierigkeiten gehabt, es zu raten. Aber da sie gerade von Fisch gesprochen hatten, war kein Bein wirklich nicht schwer und folglich war auch der Rest leicht. Fisch auf einem kleinen Tisch, ein Mensch vor dem Tisch, auf einem Stuhl und die Katze hat die Gräten. So lautete natürlich die Antwort, und Gollum ließ damit nicht lange auf sich warten. Aber jetzt ist es Zeit, dachte er, etwas furchtbar Schweres zu fragen. Und dies war sein Rätsel. Etwas, das alles und jeden verschlingt, Baum, der rauscht, Vogel, der singt, frisst Eisen, zermalmt den härtesten Stein, zerbeißt jedes Schwert, zerbricht jeden Schrein, schlägt Könige nieder, schleift ihren Palast, trägt mächtigen Fels fort als leichte Last. Der arme Bilbo saß im Dunkeln und dachte an all die schrecklichen Riesen und Ungeheuer, von denen er jemals in alten Sagen gehört hatte. Aber nicht einer von ihnen hatte all diese furchtbaren Taten vollbracht. Er hatte das Gefühl, dass die Antwort ganz anders lauten und dass er sie eigentlich wissen müsste, aber er konnte nicht darauf kommen. Bilbo begann sich zu fürchten, und das ist schlecht fürs Nachdenken. Schon kroch Gollum wieder aus seinem Boot, platschte ins Wasser und schob sich ans Ufer. Bilbo konnte die Augen auf sich zukommen sehen, seine Zunge schien ihm am Gaumen zu kleben. Er wollte schreien, »Gib mir mehr Zeit, gib mir mehr Zeit!« Aber alles, was mit einem plötzlichen Quieken dabei herauskam, war »Zeit, Zeit!« Durch einen Glücksfall war Bilbo gerettet, denn Zeit war des Rätsels Lösung. Gollum war wieder einmal enttäuscht und jetzt wurde er böse und das Spiel wurde ihm langweilig. Es hatte ihn richtig hungrig gemacht und diesmal ging er nicht zurück in das Boot. Er setzte sich im Dunkeln neben Bilbo nieder. Das war für den Hobbit schrecklich ungemütlich und brachte ihn schier um den Verstand. »Es muss noch eine Frage sein, mein Schatz, gewiss, gewiss. Noch eine Frage, gewiss, gewiss«, sagte Gollum. Aber Bilbo gelang es nicht, eine Frage auszudenken, denn das schmutzige, nasse, kalte Wesen hockte neben ihm, betatschte und beknuffte ihn. Es kratzte sich, er kniff sich und noch immer fiel ihm nichts ein. »Was soll's sein, was soll's sein?«, sagte Gollum. Bilbo kniff sich und schlug sich auf den Kopf. Er langte nach seinem kleinen Schwert. Dann griff er sogar mit der anderen Hand in die Tasche und dort fand er den Ring, den er im Gang aufgehoben und ganz vergessen hatte. »Was habe ich da in meiner Tasche?«, fragte er laut. Er sprach eigentlich zu sich selbst, aber Gollum dachte, es sei ein Rätsel und war schrecklich aufgeregt. »Das ist nicht fair«, zischte er, »das ist nicht fair, nicht wahr, mein Schatz zu fragen, was das da in seiner garstigen kleinen Tasche hat?« Als Bilbo bemerkte, dass Gollum diese Frage für ein Rätsel hielt und weil er im Augenblick nichts Besseres wusste, blieb er dabei. »Was habe ich da in meiner Tasche?«, sagte er noch lauter. »Sssst«, zischte Gollum. »Es muss uns dreimal raten lassen, mein Schatz, dreimal.« »Gut, schieß los«, erwiderte Bilbo. »Seine Hände«, sagte Gollum. »Falsch«, rief Bilbo, der glücklicherweise gerade seine Hand herausgezogen hatte. »Ratet weiter«, sagte Gollum und war aufgeregter denn je. Er dachte an alles, was er in seinen eigenen Taschen hatte. Fischgräten, Orkzähne, nasse Muscheln, ein Stückchen Fledermausflügel, einen scharfen Stein, mit dem er seine Krallen wetzte und anderes ekliges Zeug. Er überlegte angestrengt, was andere Leute wohl in ihren Taschen haben könnte. »Ein Messer«, sagte er schließlich. »Falsch«, antwortete Bilbo, der sein Messer vor einiger Zeit verloren hatte. »Letztes Mal.« Jetzt war Gollum viel aufgeregter als bei der Eierfrage. Er zischte und gurgelte und schaukelte vorwärts und rückwärts, patschte mit den Füßen auf den Boden, wand und krümmte sich. Aber er wagte nicht, die letzte Chance aufs Spiel zu setzen. »Los«, sagte Bilbo, »ich warte.« Es sollte kühn und munter klingen, aber er war gar nicht sicher, wie dieses Spiel enden würde, ob Gollum richtig riet oder nicht. »Die Zeit ist vorbei«, sagte Bilbo. »Schnur oder gar nichts«, schrie Gollum, der nun nicht fair blieb, denn er versuchte es mit zwei Lösungen zugleich. »Beides falsch«, rief Bilbo sehr erleichtert. Und er sprang sogleich auf die Füße, lehnte den Rücken an die nächste Wand und zog sein kleines Schwert heraus. Er wusste natürlich, dass das Rätselspiel heilig und auch sehr alt war und dass er selbst und dass selbst verschlagene Wesen sich hüteten, beim Spiel zu betrügen. Aber er spürte, dass er diesem schleimigen Kerl nicht trauen konnte, denn würde er auch im Notfall sein Versprechen halten? Bestimmt wäre ihm jede Entschuldigung recht, wenn er sich drumherum drücken könnte. Und schließlich war die letzte Frage kein echtes Rätsel im Sinne der alten Regeln. Aber wie dem auch sei, Gollum griff ihn nicht sofort an. Er konnte das Schwert in Bilbos Hand sehen. Er saß still, zitterte und flüsterte. Endlich konnte Bilbo nicht länger warten. »Nun«, sagte er, »wie ist das mit eurem Versprechen? Ich möchte jetzt gehen. Ihr müsst mir den Weg zeigen.« »Haben wir das gesagt, mein Schatz? Diesem hässlichen kleinen Beutlin den Weg hinaus zeigen? Gewiss, gewiss. Aber was hat er in seinen Taschen, hä? Keine Schnur? Schatz? Aber nicht auch nicht. Nichts auch nicht. Oh nein, Gollum.« »Das braucht euch jetzt nicht mehr zu kümmern«, sagte Bilbo. »Ein Versprechen ist ein Versprechen.« »Verdrießlich ist der Kleine, Schatz, ist ungeduldig«, zischte Gollum. »Aber er muss warten, ja, das muss er. Wir können nicht so schnell die Gänge hinauf. Wir müssten uns erst etwas holen. Ja, erst etwas, das uns helfen kann.« »Gut, aber schnell«, sagte Bilbo erleichtert bei dem Gedanken, dass Gollum fortgehen wollte. Er nahm an, dass er nur eine Entschuldigung vorbrachte und gar nicht zurückkehren würde. Wovon hatte Gollum doch gesprochen? Was konnte er dort draußen auf dem dunklen See so Nützliches haben?« Aber er irrte sich. Gollum beabsichtigte durchaus zurückzukehren. Er war jetzt wütend und hungrig. Und er war ein elendes, verschlagenes Wesen und seinen Plan hatte er längst. Nicht weit weg lag seine Insel, von der Bilbo nichts wusste. Dort hatte er wertlosen Kram versteckt, darunter aber etwas ganz Wunderbares, eine Kostbarkeit. Es war ein Ring, ein goldener Ring, ein kostbarer Ring. Mein Geburtstagsgeschenk, wisperte er sich selbst zu, wie schon so oft in den endlosen, finsteren Tagen. Das brauchen wir jetzt, ja, das brauchen wir jetzt. Er wollte den Ring holen, denn der Ring war ein Kleinod von besonderer Macht. Wer ihn auf dem Finger steckte, wurde unsichtbar. Nur im vollen Sonnenlicht konnte er gesehen werden und dann auch nur durch den Schatten, der obendrein unsicher und schwach war. Mein Geburtstagsgeschenk. Ach, was für ein schöner Geburtstag, mein Schatz. So hatte er es sich selbst immer wieder erzählt. Wer weiß, wie Gollum zu diesem Geschenk gekommen war, damals vor vielen, vielen Jahren, als solche Ringe noch häufiger waren in der Welt. Vielleicht hätte selbst der Meister, der über diese Ringe verfügte, es nicht sagen können. Anfangs trug Gollum den Ring, bis es ihn ermüdete, und dann bewahrte er ihn an seinem Körper in einer Tasche auf, bis diese ihn wund rieb, und jetzt verbarg er ihn gewöhnlich in einem Loch auf seiner Felseninsel und immerzu kam er und schaute ihn an. Doch manchmal, wenn er es nicht länger ertragen mochte, von ihm getrennt zu sein, oder wenn er sehr hungrig war und Fisch ihn anekelte, setzte er den Ring auf. Dann kroch er die dunklen Gänge entlang und spähte nach Orks aus, die sich verlaufen hatten. Mit dem Ring wagte er sich sogar dorthin, wo Fackeln brannten, obwohl von ihrem Schein seine Augen blinzelten und schmerzten, denn sicher wollte er sein. Oh gewiss, ganz sicher. Keiner würde ihn sehen, keiner würde ihn bemerken, bevor er nicht seine Finger an der Kehle spürte. Nur wenige Stunden zuvor hatte er ihn noch getragen und einen kleinen Orksprössling gefangen, wie der gequiekt hatte. Gollum hatte noch ein paar Knochen zum Knabbern zurückgelegt, aber jetzt wollte Gollum etwas Zarteres. »Ganz sicher, gewiss«, wisperte er sich selbst zu, »das hier wird uns nicht sehen, nicht wahr, mein Schatz? Nein, es wird uns nicht sehen, und sein hässliches kleines Schwert wird ihm nichts nützen, ganz gewiss nichts.« Dieser heimtückische Gedanke ging ihm durch den Kopf, als er plötzlich von Bilbos Seite glitt, zurück in das Boot patschte und fort in das Dunkel fuhr. Bilbo dachte, er hätte das letzte Mal etwas von ihm gehört. Er wartete jedoch noch eine Weile, denn er hatte keine Ahnung, wie er allein hier herausfinden sollte. Plötzlich hörte er einen schrillen Schrei. Der jagte Bilbo einen Schauer den Rücken hinunter. Im Dunkeln fluchte und klagte Gollum. Dem Geräusch nach zu urteilen, konnte er nicht weit weg sein. Er befand sich hier auf seiner Insel, scharrte hier und scharrte dort, fingerte und suchte vergeblich. »Wo ist der? Wo ist der?« hörte der Hobbit ihn schreien. »Verschwunden ist der, mein Schatz! Verschwunden! Verschwunden! Donner und Blitz, mein Schatz ist verschwunden!« »Was ist los?« rief Bilbo. »Was habt ihr verloren?« »Niemand soll uns fragen«, schrie Gollum. »Nicht seine Sache, nein, Gollum! Oh, er ist verschwunden! Gollum! Gollum! Gollum!« »Nun gut«, rief Bilbo, »aber ich will nicht für immer hier unter der Erde verschwinden, und ich habe das Spiel gewonnen, und ihr habt versprochen, mir zu helfen. Kommt also her, führt mich hinaus, und dann sucht meinetwegen weiter.« So kläglich Gollum auch jammerte, konnte Bilbo doch nicht viel Mitleid in seinem Herzen spüren, und er hatte ein Gefühl, als wenn etwas, das Gollum sich so sehr wünschte, schwerlich etwas Gutes sein konnte. »Kommt schon«, schrie der Hobbit. »Nein, nicht jetzt, Schatz«, antwortete Gollum. »Wir müssen ihn suchen. Er ist verschwunden, Gollum.« »Aber ihr habt mein letztes Rätsel nicht erraten, und ihr habt es mir versprochen«, sagte Bilbo. »Nicht erraten«, schrie Gollum. Und dann kam plötzlich ein scharfes Zischen aus der Finsternis. »Was hat das da in seiner Tasche? Das muss es uns sagen. Das muss es uns erst einmal sagen.« Bilbo sah keinen besonderen Grund, warum es nicht hätte sagen sollen. Gollums Verstand war schneller als seiner auf die Lösung gekommen. Natürlich, denn er hatte ja viele Jahre lang diesen einen einzigen Gegenstand bewacht und behütet, denn er hatte immer gefürchtet, dass der Ring gestohlen werden könnte. Aber Bilbo war über die Verzögerung verärgert. Schließlich hatte er das Spiel gewonnen, ziemlich fair und zu einem sehr gefährlichen Preis. »Antworten werden geraten und nicht gegeben«, sagte er. »Aber es war keine anständige Frage«, sagte Gollum, »kein richtiges Rätsel, Schatz, nein.« »Oh ja, und wenn es jetzt um eine gewöhnliche Frage geht«, erwiderte Bilbo, »so habe ich zuerst gefragt. Also, was habt ihr verloren?« »Antwortet ihr zuerst.« »Was ist in der Tasche?« Das zischende Geräusch klang näher und schärfer, und als Bilbo hinschaute, sah er zu seinem Schrecken, dass zwei kleine helle Punkte ihn anstarrten. Verdacht war in Gollum aufgestiegen, und deshalb brannte das Licht in seinen Augen mit fahler Flamme. »Was habt ihr verloren?« drang Bilbo in ihn ein. Aber jetzt war das Licht in Gollums Augen zu grünem Feuer geworden und kam sehr rasch näher. Gollum saß wieder in seinem Boot, wild paddelte er an das dunkle Ufer zurück, und in ihm kochte eine solche Wut, aus Verlust und Verdacht genährt, dass selbst das Schwert kein Schrecken mehr für ihn war. Bilbo konnte nicht wissen, was dieses sonderbare Wesen so erzürnt hatte, aber er sah, dass Gollum ihn, koste es, was es wolle, ermorden wollte. Gerade noch zur rechten Zeit drehte er sich um und rannte blindlings die dunklen Gänge hinauf, die er gekommen war. Er hielt sich dicht an der Wand und tastete sich mit der linken Hand weiter. »Was hat das da in seinen Taschen?« hörte er es laut hinter sich zischen, und dann hörte er das Patschen, als Gollum aus seinem Boot sprang. »Was hab ich denn bloß?« sagte Bilbo zu sich selbst, als er so daherkeuchte und weiter stolperte. Er steckte seine linke Hand in die Tasche. Der Ring fühlte sich sehr kalt an, als er auf seinen tastenden Zeigefinger glitt. Das Zischen war dicht hinter ihm. Bilbo drehte sich um und sah Gollums Augen wie kleine grüne Lampen den Gang heraufkommen. Entsetzt versuchte Bilbo schneller zu laufen, aber plötzlich stießen seine Zehen gegen eine Unebenheit des Bodens und patsch, fiel er längelang hin und begrub sein kleines Schwert unter sich. Im nächsten Augenblick hatte Gollum ihn eingeholt, doch bevor Bilbo etwas tun konnte, Atem holen, sich aufrichten oder sein Schwert schwingen, war Gollum vorbeigelaufen, ohne ihn zu bemerken, wobei er mächtig fluchte und wisperte. Was sollte das bedeuten? Gollum konnte doch im Finstern sehen. Bilbo bemerkte selbst von hinten den bleichen Lichtschimmer von Gollums Augen. Mühsam erhob er sich und zog sein Schwert, das jetzt wieder schwächer leuchtete. Dann folgte er vorsichtig, denn nichts anderes konnte man jetzt tun. Es wäre unsinnig gewesen, zu Gollums See hinabzusteigen. Wenn er Gollum folgte, so würde ihm dieser vielleicht, ohne es zu beabsichtigen, einen Weg zum Entwischen zeigen. »Verflucht soll's sein, verflucht soll's sein«, zischte Gollum. »Verflucht sei dieser Beutel in erst fort. Was hat er in seinen Taschen? Oh, wir wissen's, mein Schatz. Er hat's gewiss, er muss es haben, mein Geburtstagsgeschenk.« Bilbo spitzte die Ohren. Ihm dämmerte des Rätsels Lösung. Er beeilte sich ein bisschen und kam so nah an Gollum heran, wie er es gerade noch wagen konnte. Gollum lief sehr rasch weiter und schaute nicht zurück, aber er drehte seinen Kopf nach allen Seiten, wie Bilbo an dem schwachen Schimmer an den Wänden erkennen konnte. »Mein Geburtstagsgeschenk, verflucht, wie konnten wir es bloß verlieren, mein Schatz? Ja, so ist es, als wir diesen Weg zuletzt entlang kamen, als wir dem hässlichen jungen Quieker den Hals herumdrehten, so war es, verflucht, es fiel herunter nach all den Jahren, es ist weg, Gollum.« Auf einmal setzte Gollum sich hin und fing an zu weinen, ein pfeifendes, gurgelndes Geräusch, und das schrecklich anzuhören war. Bilbo blieb stehen und drückte sich ganz dicht an die Stollenwand. Nach einer Weile hörte Gollum auf zu weinen und begann zu sprechen. Er schien mit sich selbst zu streiten. »Es ist Unsinn, zurückzugehen und zu suchen. Nein, wir erinnern uns nicht mehr an alle Stellen, an denen wir gewesen sind, und das hat keinen Zweck. Der Beutlin hat ihn in der Tasche. Der hässliche Schnüffler hat ihn gefunden, das wissen wir jetzt. Wir denken es, mein Schatz, aber wir denken es bloß. Wir können es nicht wissen, wenn wir nicht dieses hässliche Geschöpf finden und ausquetschen. Aber er weiß nicht, was mit dem Geschenk los ist, nicht wahr? Er hat es nur in der Tasche, er weiß es nicht. Und es kann damit nicht weit kommen. Es verirrt sich, dieses hässliche, neugierige Ding. Es weiß den Weg nicht hinaus, das hat es doch selbst gesagt. Es hat das gesagt, ja, aber es ist tückisch. Es sagt nicht, was es meint. Es wollte nicht sagen, was es in seiner Tasche hat. Es weiß es. Es weiß einen Weg herein. Es muss auch einen Weg heraus wissen. Ja, es ist auf dem Weg zur Hintertür. Zur Hintertür, das ist es. Dann werden es die Orks erwischen. Den Weg kann es nicht hinaus, Schatz. Gollum, Orks, aber... Wenn es unser Geschenk hat, unser kostbares Geschenk, dann werden die Orks es bekommen, Gollum, sie werden es finden. Sie werden auch herausfinden, was mit ihm los ist. Wir werden nie wieder sicher sein, nie wieder, Gollum. Einer der Orks wird ihn anstecken und dann wird niemand ihn sehen. Er wird da sein, aber man wird ihn nicht sehen. Nicht einmal unsere klugen Augen werden ihn bemerken, und heimlich und tückisch wird er ankommen und uns fangen, Gollum, Gollum. Dann Schluss mit den Reden, Schatz, wir müssen uns beeilen. Wenn Beutlin den Weg genommen hat, müssen wir schnell sein und nachschauen. Los, er kann nicht weit sein, macht schnell. Mit einem Sprung kam Gollum auf die Beine und rannte schlotternd mit großer Geschwindigkeit los. Bilbo rannte hinter ihm her, noch immer vorsichtig, obgleich er jetzt am meisten fürchtete, über eine andere Unebenheit zu stolpern und mit einem Krach hinzufallen. In seinem Kopf wirbelten Hoffnung und Staunen wild durcheinander. Anscheinend war der Ring, den er besaß, ein Zauberring. Er machte unsichtbar. Natürlich hatte er in sehr alten Geschichten von solchen Ringen schon gehört, aber es war schwer zu glauben, dass er wirklich einen gefunden hatte durch Zufall. Immerhin, dies war geschehen. Gollum mit seinen leuchtenden Augen war vorbeigelaufen, nur eine Armbreit an ihm vorbei. Weiter ging's. Gollum pitschte und patschte voran, zischend und fluchend, und Bilbo folgte ihm so leise, wie es nur ein Hobbit kann. Bald kamen sie an Stellen, an denen Bilbo auf seinem Wege herab festgestellt hatte, dass sie zu beiden Seiten Gänge öffneten. Gollum begann sie sogleich abzuzählen. Einer links, ja, einer rechts, ja, zwei links, ja, und so immer weiter. Als die Zahlen wuchsen, wurde er langsamer und fing an, unsicher und weinerlich zu werden, denn er ließ seinen See immer weiter und weiter hinter sich zurück. Er bekam es mit der Angst zu tun. Orks konnten in der Nähe sein und er hatte seinen Zauberring verloren. Endlich blieb er bei einer niedrigen Öffnung stehen. Sieben rechts, sechs links, ja, wisperte er, hier ist es, hier ist der Weg zur Hintertür, gewiss, hier ist der Durchgang. Er schaute hinein und fuhr zurück. Aber wir dürfen nicht weitergehen, Schatz, wir dürfen nicht, da unten sind Orks, massenweise Orks, wir riechen sie's. Was sollen wir tun, verdammt und verflucht, wir müssen hier warten, Schatz, ein bisschen warten und aufpassen. So kamen sie an einen toten Punkt. Gollum hatte zwar Bilbo zum Weg hinausgeführt, aber Bilbo konnte nicht hinein. Da saß Gollum wie ein dicker Haufen mitten in der Öffnung und seine Augen glommen kalt, während er zwischen den Knien von einer Seite zur anderen schaukelte. Bilbo kroch leiser als eine Maus weg von der Wand, aber Gollum richtete sich plötzlich auf, schnüffelte und seine Augen wurden grün. Er zischte leise, aber gefährlich. Er konnte den Hobbit nicht sehen, aber jetzt war er auf der Hut und er hatte andere Sinne, die die Finsternis geschärft hatten, hören und riechen. Er spreizte seine flachen Hände auf den Boden, er schien sich zu ducken, sein Kopf streckte sich vor und seine Nase berührte fast den Felsboden. Obgleich Gollum im Schimmer seiner Augen nur ein schwarzer Schatten war, konnte Bilbo doch sehen oder fühlen, dass er gespannt war wie eine Bogensehne, gesammelt zum Sprung. Bilbo hörte fast auf zu atmen und machte sich steif. Er war verzweifelt. Fort musste er, weg aus der grässlichen Finsternis, solange ihm noch ein bisschen Kraft blieb. Er musste kämpfen. Er musste das widerliche Wesen erdolchen, seine Augen auslöschen, er musste es töten, sonst wurde er selbst von ihm getötet. Aber ein fairer Kampf war es nicht. Bilbo war unsichtbar und Gollum hatte kein Schwert. Genau genommen hatte Gollum noch gar keinen ernsthaften Mordversuch gemacht, aber Bilbo fühlte sich elend, allein und verloren. Ein plötzliches Verstehen, ein Mitleid mit Entsetzen gemischt, stieg in seinem Herzen auf. Ein Widerschein von endlos gleichförmigen Tagen, ohne Licht und Hoffnung auf Änderung, harter Stein, kalter Fisch, Kriechen und Flüstern. Alle diese Gedanken flogen in Sekundenschnelle an Bilbo vorüber. Er zitterte. Und dann, ganz plötzlich im nächsten Augenblick, gleichsam von neuer Kraft gepackt, sprang er vorwärts. Es war kein großer Sprung für einen Mann, aber es war ein Sprung im Dunkeln. Genau über Gollums Kopf hinweg sprang er, 7 Fuß vor und 3 in die Höhe. In der Tat, ein gefährlicher Sprung, denn er hätte sich um ein Haar den Schädel einer niedrigen Stollendecke eingerannt. Gollum warf sich zurück und schnappte zu, als der Hobbit über ihn hinwegflog, aber zu spät. Seine Hände krapschten in dünne Luft und Bilbo, der genau auf seine stämmigen Füße fiel, rannte davon den neuen Gang hinab. Er wandte sich nicht einmal um, um zu sehen, was Gollum tat. Er hörte anfangs das Zischen und Fluchen dicht hinter seinen Fersen, dann hörte es auf. Und plötzlich erreichte ihn ein Schrei, der das Blut gerinnen macht, ein Schrei voller Hass und Verzweiflung. Gollum war besiegt. Er wagte nicht weiterzugehen. Er hatte verloren. Seinen Raub und das Einzige, das er jemals geliebt hatte, seinen Schatz. Der Schrei ließ Bilbos Herz zum Zerspringen schlagen, doch er setzte seinen Weg fort. Da erreichte ihn die Stimme, schwach wie ein Echo, aber voll schrecklicher Drohung. »Dieb, Dieb! Dieb, Beutlin, wir hassen den Dieb, wir hassen ihn für alle Ewigkeit.« Dann herrschte Schweigen. Aber auch das Schweigen schien Bilbo voll schrecklicher Drohung. Ob die Orks schon so nah sind, dass er sie gerochen hat, dachte er, Dann haben sie auch sein Schreien und Fluchen gehört. Vorsicht jetzt, Bilbo Beutlin, oder dieser Weg wird zu Schlimmerem führen. Der Durchgang war niedrig und schlecht gebaut, aber für einen Hobbit war es nicht allzu schwierig, abgesehen davon, dass er trotz aller Vorsicht mit seinen armen Zehen mehrfach an scheußliche, zackige Steine stieß. Ein bisschen niedrig für Orks, wenigstens für die Großen, dachte Bilbo, der nicht wusste, dass selbst die Großen, die Orks des Gebirges, mit größter Geschwindigkeit tief gebückt die Hände fast auf den Boden daherrennen können. Bald führte der Gang, der anfangs leicht abgefallen war, wieder aufwärts und nach einer Weile stieg er sogar steil an. Das hemmte Bilbos Eile, aber schließlich hatte auch dieser Anstieg ein Ende. Der Gang wand sich um eine Ecke und stieg ab, und dort unten sah Bilbo an der Außenwand einer Biegung endlich einen Lichtschimmer. Es war kein roter wie von einem Feuer oder von einer Laterne, sondern fahles Tageslicht. Da begann Bilbo zu rennen. So schnell wie ihn seine Beine trugen, lief er um die letzte Biegung und gelangte plötzlich in einen offenen Raum, in dem das Licht nach all den schrecklichen Stunden in der Finsternis ihn mit seiner Helligkeit blendete. In Wirklichkeit war es allerdings nur ein schmaler Sonnenstreif, der durch den Torweg fiel, denn das große steinerne Tor stand offen. Bilbo zwinkerte, und da sah er plötzlich die Orks. Orks in voller Bewaffnung, die mit gezogenen Schwertern im Torweg saßen und Eingang und Ausgang mit weit aufgerissenen Augen bewachten. Die Aufregung war unverkennbar, die Wachen waren in Alarmbereitschaft. Sie sahen ihn schneller, als er sie sah. Entweder war es ein Zufall oder ein letzter Trick des Ringes, ehe er seinen neuen Herrn anerkannte, er stak nicht mehr an Bilbos Finger. Mit Freudengeheul stürzten sich die Orks auf ihn. Wie das Echo von Gollums Jammer ließen Angst und Verlassenheit Bilbos Herz erbeben. Er vergaß, sein Schwert zu ziehen, fuhr nur mit beiden Händen in die Taschen, und da lag der Ring noch in der linken Tasche und er glitt auf Bilbos Finger. Die Orks hielten erschrocken an. Sie konnten keine Spur von Bilbo sehen, er war verschwunden. Sie schrien ein paar Mal ebenso laut wie vorhin, aber es klang nicht mehr so freudig. »Wo ist er?« schrien sie. »Lauf den Gang hinauf«, riefen mehrere. »Diesen Weg«, brüllten die einen. »Nein, den Weg«, brüllten andere. »Passt auf das Tor auf«, bellte der Hauptmann. Pfiffe gellten, Waffen schlugen aneinander, Schwerter rasselten, Orks fluchten und schimpften, rannten hierhin und dorthin, einer fiel über den anderen und dabei wurden sie furchtbar wütend. Es war eine schreckliche Schreierei und Verwirrung. Bilbo war es Angst und Bange, aber da er begriff, was geschehen war, kroch er rasch hinter ein dickes Fass, das Trinkwasser für die Orkwache enthielt. Nun war er aus dem Weg und wurde weder angerempelt noch erwischt noch zu Tode getrampelt. »Ich muss an das Tor heran«, sagte er immer wieder zu sich selbst. Aber es dauerte eine ganze Weile, bis er den verzweifelten Versuch wagte und sich auf ein haarsträubendes Blindekuhspiel einließ. Der Platz wimmelte von Orks. Der arme kleine Hobbit wich einmal da, einmal dort aus. Er wurde von einem Ork über den Haufen geworfen, der aber nicht ergründen konnte, womit er da bloß zusammengerasselt war. Bilbo kroch auf allen Vieren weg, schlüpfte gerade noch zur rechten Zeit zwischen den Beinen des Hauptmanns durch, erhob sich und rannte zum Tor. Es stand zwar noch immer einen Spalt offen, aber ein Ork hatte es in dem Durcheinander fast zugeschlagen. Bilbo versuchte, sich durch den Spalt zu quetschen. Er quetschte sich und kam keinen Zoll voran. Es war entsetzlich. Zwischen Torkante und Torpfosten waren seine Knöpfe stecken geblieben. Er konnte nach draußen ins Freie sehen. Da führten ein paar Stufen hinab in ein enges Tal zwischen hohen Bergen. Die Sonne kam hinter einer Wolke hervor und schien leuchtend auf dem Torplatz. Aber Bilbo hing fest. Plötzlich schrie drinnen einer der Orks, »Da ist ein Schatten an der Tür! Da steht jemand draußen!« Bilbos Herz rutschte in die Hose. Er wand sich mit letzter Kraft wie ein Aal. Abgeplatzte Knöpfe sprangen in alle Richtungen. Endlich war er draußen mit zerrissenem Mantel und zerrissener Jacke. Und schon hüpfte er wie eine Ziege die Stufen hinab, während die verdutzten Orks seine hübschen Messingknöpfe von der Torschwelle auflasen. Natürlich kamen sie bald hinter ihm drein, brüllten und grölten und jagten zwischen den Bäumen umher, aber sie mögen die Sonne nicht. Sie macht ihre Knie weich und ihre Köpfe schwindelig. Bilbo sprang hinein und hinaus aus dem Schatten der Bäume, er rannte schnell und lautlos und hielt sich aus der Sonne. Sie konnten ihn nicht erwischen, zumal er ja den Ring trug. Da kehrten sie murrend und schimpfend zurück, um das Tor zu bewachen. Bilbo war entkommen.